Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Meisten Berlin Podcast. Irgendwas ist doch immer. Mein Name ist Stefan und ihr Lieben, tja, neuerdings hört man im Bus Sprüche wie Berlin ist hart, aber herzlich. Naja, das ist gar nichts gegen den Mann, der jetzt kommt. Der ist nämlich viel härter und herzlicher. Hallo René. Ja, hallo da draußen an den digitalen Empfangsgeräten. Heute zu 156. Folge an diesem wunderschönen 21. Januar und er hat alle seine Sitzungen verschoben. Deswegen ist er hier. Marc, herzlich willkommen. Hallo René, hallo Stefan, auch hallo da draußen begrüße ich alle unsere Zuhörer bei einer neuen Ausgabe von Biete Unterhaltung, Suche Zuhörer. Leute, wir haben heute wieder so viel Sendung, aber vorher prosten wir uns noch gegenseitig zu. Stefan Prost. Mit einem, ich Prost. Weiß nicht, weißt bei du René noch, sieht es aus wie ein Rotwein, bei mir ist es ja, die Silvesterreste. Wasser. Na Marc, kannst du dich noch erinnern, wie der Tee hieß, den du nicht magst? Der Tee, den ich nicht mag. Fenchel, Anis, Kümmel. Bingo. Echt? Mein Lieblingstee. Ich finde den super. Mit ein bisschen Honig. Mm, yum, yum, yum, yum, yum. Ja, okay. Da ihr beide nichts weiter zu erzählen habt, werde ich jetzt durch die Sendung führen. Ja. Stefan, ja. Deine berühmte Frage. Was? Meine berühmte Frage? Na, erstmal willkommen zurück, René. Danke. Du bist wieder fit und unter den Lebenden. Das freut uns. Ja, gesundes neues Jahr hat nicht ganz so geklappt, aber dafür habe ich es jetzt für dieses Jahr hinter mich gebracht und jetzt kann es losgehen. Es ist schon so viel passiert in diesem Jahr, ne? Ist also, das ja mal der Januar so rum. Diverse Leute krank, Autos geklaut im Freundeskreis, ja, Unfälle. Warte, was für, du bist so schnell, ich brauche Details, was für ein Fabrikat? Drei Buchstaben mit K. VW. Mit drei Buchstaben, Kia. Ja. Ach so, Sportage. Weiß ich gar nicht, was es für einer war. Ja, also es ist, ich hoffe, das Jahr beruhigt sich und geht nicht so weiter. Also mein Jahr ist gut gestartet, also abgesehen von der Krankheit. Genau. Ist mein Jahr gut gestartet, also ich bin voll drin. Du meinst eigentlich auch, definitiv. Wie sieht es bei dir aus, Marc? Ja, also mein Jahr hat ja mit Urlaub gestartet. Und das Beste zum Anfang. Es wird Zeit, mal wieder die Urlaubsfotos rauszuholen, weil ich bin schon wieder so im Alltagstrott drin. Also können schon wieder Urlaub gebrauchen. Ja, ganz ehrlich. Apropos, ja, habe ich bald. Noch eine Woche, da habe ich schon wieder Urlaub. Ey, so wo schnell geht das. Nirgendwo. Ich dachte nach Chemnitz. Nein, aber kann ja auch nach Chemnitz gehen. Ja, alle wissen ja warum. Stefan, dann habe ich vielleicht einen Tipp für dich. Ja? Ich war letzte Woche im Samurai-Museum in Berlin. Ui, ui. Ja, war sehr aufschlussreich. Also ich war sehr positiv überrascht. Eine sehr, wie sagt man, immersive Erfahrung. Und der Standard der Museen heutzutage hat sich anscheinend enorm geändert. Und weil du gerade so fragend gucktest, ging das auf immersiv? Lieber? Nein, ich wollte wissen, wo das ist. Nicht du, der... Ach, der Marc. Der Marc. Naja, alles gut. Ich weiß, was immersiv bedeutet. Ja. Also es war so eine wirklich richtig, also interaktive Ausstellung, viel mit Monitoren, auf denen man einzelne Exponate angucken konnte, nochmal im Detail dann, die man in echt vor der Nase saß, nochmal im Detail sich über Hintergrundinfos informieren. Und es hat mir sehr, sehr gefallen. Also Oranienburger Straße, 14 Euro Eintritt, vor Ort 16 Euro mit Slot buchen. Wobei es ist da nicht so voll, dass man da nicht auch vor Ort einen Termin bekommt. Samurai-Museum. Ja, sehr interessant, sich mal mit Dingen auseinanderzusetzen. Eine meiner Missionen dieses Jahr, mit dem man sich sonst nicht auseinandersetzen würde, um neue Eindrücke, neue Perspektiven und neue Ansichten zu gewinnen. Und du hattest ja wahrscheinlich irgendwelche Erwartungen, als du da hingegangen bist. Wurden die erfüllt oder wurdest du überrascht? Also ich hatte tatsächlich die Erwartung, ich gehe in ein langweiliges Samurai-Museum, wo ich irgendwelche Samurai-Rüstung sehe und es war mehr, weil wenn man mit diesen Exponaten in Berührung kommt und dann Hintergrundinfos liest, dann wird die Welt, die sich dahinter verbirgt, doch ein Stück größer und interessanter. Ja, cool. Du so die Museumsgänge? Eher weniger, sage ich mal. Aber ich hätte auch noch einen Tipp für ein Museum. Ein neues in Berlin, ein temporäres. Ich habe es leider noch nicht besucht. Ich habe es mir aber vorgenommen. Ich kann das noch bis April tun. Nämlich das Ballonmuseum. Okay, das klingt... Oder Balloon Museum. Das klingt strange. Ja, ist ein sozusagen ein Pop-Air, wie sagt man, ein Pop-Air-Museum, also ein temporäres Museum in der Arena Pop Berlin, up, in der Eichenstraße. Heißt das? Was? Und du sprichst von einem Heißluftballon-Museum und nicht von einem Luftballon-Museum. Luftballon-Museum. Hä? Habe ich Luftballon gesagt? Nein. Nee, er hat Ballon-Museum gesagt. Du hast nur Ballon gesagt und man muss sich natürlich was darunter vorstellen. Da könnte man beides denken. Und was sagst du, Marc, das ist ein Pop-Up-Museum? Genau, Pop-Up. Ja. Kennt man zum Beispiel im Begriff Pop-Up-Stores. Das Bikini-Haus an der Budapester Straße, schräg gegenüber vom Wasserklops an der Gedächtniskirche, ist voll mit diesen Pop-Up-Stores. Das heißt, die mieten sich dort ein für ein paar Monate und dann sind sie wieder weg. Dadurch sieht man da auch mal sehr abwechslungsreiche Dinge, die so nicht irgendwo fest installiert sind und dann schon zu den Raritäten gehören. Und außerdem ist im Bikini-Haus sehr schön die Panoramascheibe in den Affengehweg hinein. Das heißt, man sitzt dort gemütlich und schaut aus einem riesigen Fenster direkt ins Affengehege des Berliner Zoos. Sehr zu empfehlen. Also wenn ich das machen will, dann gucke ich, dann gehe ich raus auf die Terrasse in der Mitte des Bikini-Hauses. Da kann man auch in die Affengehege reingucken, ne? Ja. Gut, aber es ist im Winter jetzt nicht so ein geiler Tipp wie meiner. Bei meiner ist im Trockenen und warm. Ja, aber bei mir ist kalt. Genau. Aber Stefan, dieses Balloon-Museum, wo, sag nochmal geografisch, wo sich das befindet? Eichenstraße, Marc kennt es, in der Nähe von unserer ehemaligen Arbeitsstätte. Ach, da, wo ist die? Am Treptower Park. Leicht am Wasser so lang, so ein bisschen rein Richtung Schlesisches Tor. Eintritt? Das kann ich dir gar nicht sagen, ehrlich gesagt. Mensch, wir müssen, wenn wir jetzt schon so einen Tipps raushauen, die Leute rechnen mit, die Leute gucken aufs Geld. Ey, das wird teuer sein. Also die 14 Euro fürs Samurai-Museum kann ich empfehlen. Und dann wirklich ganz entspannt gucken, staunen, sich freuen. Ja. Gut, ich reiche das nach. Also ab 22 Euro steht hier ungefähr. Na gut, wir gucken mal, also ich gucke mal das mal an, was das ist. Ja. Das sind ungefähr 44 Mark. Richtig. Ne? Die Älteren erinnern sich. Ja. Danke, Marc. Nicht schlecht. Danke für diesen Service. Ja, und apropos. War dein größtes Takeaway von dem Ballonmuseum? Was hast du da mitgenommen? Ich war ja nicht da. Ach so. Aber ich habe mir vorgenommen, nochmal hinzugehen. Wahrscheinlich ein Ballon wird es sein. Ne? Nein, ich meine, da nimmt man die Informationen mit. Ich habe zum Beispiel im Samurai-Museum mitgenommen, dass die Ninjas oder Ninjas. Die Spezialeinheit der Samurais waren. Und was auch super interessant war, dass die Samurais, die es ja bis ins Ende des 18. Jahrhunderts, also bis Ende 1800, ist das Ende 18. Jahrhundert, wenn es 1890 ist? Nein, das Ende des 19. Jahrhunderts. Ja, also bis ins Ende des 19. Jahrhunderts hinein gab es die Samurai und die haben tatsächlich nicht nur, wie man es kennt, mit Schwertern gekämpft, sondern die hatten auch Schusswaffen. Das heißt, zum Schluss. Die sind in ihren Samurai-Rüstungen mit Gewehren durch die Gegend gerannt und mit Pistolen. Ja. Ja, ja. Genau, das war meine große Erkenntnis mit vielen, vielen anderen Sachen noch. Gut. Ja, damit haben wir den kulturellen Teil dieser Sendung auch schon hinter uns gebracht. Ja. Ach so. Jetzt kann es nur noch interessanter werden. Also ihr wollt ja wissen, was in den letzten zwei Wochen so passiert ist, oder? Ja, definitiv. Ich war nur im Museum und krank. Und du, Marc? Tja, ich war gestrandet in der S-Bahn. Wie passiert denn sowas? Tja, zumindest hat es sich so angefühlt. Ja, was war passiert? Ich ging pflichtgeflissenst zur Arbeit, wie ich das immer ganz gerne mache, mit dem Fahrrad in die S-Bahn hin und auch genauso wieder in den zurück. Mit dem Fahrrad in die S-Bahn, in den ersten Wagen. Mit dem Fahrrad nicht in den ersten Wagen. Das ist ja eher die U-Bahn. Ganz genau. Na, jedenfalls... Okay. Ich stog dann in eine S-Bahn ein und stellte fest, hier, da wo ich jetzt ganz eingestiegen bin, da ganz hinten, letzte Tür, da sind schon wahnsinnig viele Leute und das ist mir jetzt irgendwie nichts. Ich schieb das Fahrrad mal ein bisschen weiter rein und guck mal, die nächste Tür, die ist defekt. Naja, ist ja kein Problem, dann kann ich mich ja da erstmal parken. Ich muss ja ein paar Stationen fahren. So. Und dann begab es sich leider so, dass diese S-Bahn-Strecke, die war jetzt irgendwie gerade gestört. Da gab es irgendwie eine Signalstörung und das führte dazu, dass wir auf offener Strecke, auf freier Strecke etliche Minuten standen. Und ich so, oh, das ist jetzt aber nicht beste Voraussetzung, um mein Fahrrad hier zu parken, weil je länger man auf die S-Bahn wartet, desto voller wird der Bahnsteig, selbstverständlich, mit weiteren Fahrgästen. Und das kam, wie es kommen musste. Die S-Bahn wurde voll, voller und die weitere Steigung nennt man natürlich vollerer. Mhm. Ja, und vor allen Dingen auch noch weitere Radfahrer. Und irgendwann war ich da an dieser Tür so komplett eingebaut. Da waren noch zwei weitere Fahrräder vor mir und Unmenge von Menschen. Fünf Rollstühle, ein Kinderwagen. Es war unglaublich. Und selbstverständlich habe ich rechtzeitig vorher dann gesagt, sag, wir müssen jetzt mal irgendwie versuchen hier, denn da Hermannstraße muss ich aussteigen. Ich hoffe, ihr steigt denn da irgendwie vorher aus, dass ich irgendwie ein bisschen Bewegung. Nö, keiner von uns. Ich sage, naja gut, aber ihr wisst Bescheid und ein bisschen Platz machen und so weiter. Da kommen ja dann noch Bahnhöfe. Das wird jetzt etwas länger dauern. Wer nachgibt, hat verloren. Boah, ey. Also ich habe es tatsächlich geschafft, da rauszukommen, aber es sah streckenweise nicht danach aus. Ich hatte mich wirklich schon mit den Gedanken angefreundet, du wirst ein, zwei Stationen weiterfahren müssen. Sonst wird das hier nichts. Ja. Du musst warten, bis eine große Station kommt, wo dann eben auch mal ordentlich viele Leute auch aussteigen, bevor der nächste Schwung wieder reinkommt. Aber Marc, weißt du was? Das ist auf der U5 unter der Woche Standardverkehr. Also wenn ich da sehe, was in Weberwiese los ist, du hast keine Chance, wenn du mehr als 20 Kilo wiegst, in die Bahn reinzukommen. Da hörst wenn du noch einen Gegenstand dabei hast, ist es ganz vorbei. Ja, da hörst du dann meistens Sätze so wie, können Sie mal da noch durchrutschen, da ist ja noch Platz. Oder ich schieb jetzt mal und dann hörst du so Gegenstimmen. Nee, machen Sie es nicht, da steht noch ein Kind. Also jeden Tag hört man das. Ich kenne nur solche Sachen wie, Mann, sind Sie fett, haben Sie auch zwei Fahrscheine? Ja, genau. Können Sie mal Ihren Rucksack bitte abnehmen? Dann passen hier noch drei Leute rein. Ist es besser, den Rucksack abzunehmen? Ja, vor dem Bauch. Vor dem Bauch? Naja, also vor dich zu nehmen, statt hinten. Dann passen nämlich mehr Leute rein. Das verstehe ich nicht. Das macht keinen Sinn. Doch. Nee. Warum? Wenn du einen Strich nimmst und ein Viereck ranmalst auf der rechten Seite, ja, wenn du aber dann ist genauso viel Platz weg, wie jetzt nur auf den, nein, muss man probieren. Auf die linke Seite. Muss man probieren. Also wenn dein Rucksack auf dem Rücken ist, dann haust du den ja allen in der vollen Bahn auch in die Fresse. Jetzt mal ein bisschen übertrieben. Also so tief hängen die Fressen nicht, also von den Leuten. Das glaubst du nicht. Wenn da Kinder hinter dir sind, dann auf jeden Fall. Probier's mal aus. Also, nee, probier's lieber nicht aus. Also ich brauch's nicht ausprobieren, weil ich natürlich in meiner Fahrtrichtungwahl sehr clever bin. Ich fahre immer gegen den Strich. Das stimmt. Das stimmt. Ich muss ja immer mit dem Strich fahren. Ja. Mein Junge, das mit dem Pferd hier, mit dem Reiten, das hast du noch nicht so begriffen. Wieso denn? Du sitzt falsch rum drauf. So, Quatsch, du weißt ja gar nicht, wo ich hinreiten will. Aber gut, genau. Das kennt ihr. Ihr wollt wissen, was in den letzten zwei Wochen bei mir so passiert ist? Oh ja, vielen Dank für die Frage. Noch mehr? Es noch geht mehr? Weiter mit kein Bowling. Wir waren verabredet, vergangenen Sonntag, zum Bowling. Wir sollten dann drei Leute werden. Freund A macht das mit uns aus. Freund B kommt genau wie ich mit der eigenen Bowlingkugel quer durch die Stadt gefahren seiend dort an. Und Freund 1 stellt fest, ja, tut mir leid, ich habe nicht reserviert. Ich dachte, wir kriegen einfach so eine Bahn. Ist das ein Anfänger? Mann, obwohl, ey. Wo wart ihr denn gewesen? Wir wollten in der Nähe vom Neuendorfplatz, da schräg gegenüber, gibt es Berolina Bowling, die Bowling Lounge. Und da waren wir schon ein paar Mal und wir fanden es eigentlich immer ganz kuschelig, aber es war über und über voll. Es gab keine Chance, auch nur ansatzweise irgendwie Bowling zu spielen. Freund 1 hat das also verkackt, aber er wusste uns zu beschwichtigen, indem er uns schräg gegenüber in eine Cocktailbar eingeladen hat. Wir waren dann bei Resa. Und haben dort ein bisschen Bierchen und Schnäpschen getrunken. Und dann hat man den Tag irgendwie auch umgekriegt. Aber Bowling gab es leider nicht. Ah, oh, schade. Also ich war das letzte Mal Bowlen am Alexanderplatz, im Alexa oben. Mhm. Da, wo dieses Loks war. Ja. Und da war es groß und leer. Und das war an einem Wochenende auf dem Nachmittag. Tja, Die Gegend ist offensichtlich nicht so beliebt wie der Neuendorfplatz. Offenbar nicht. Ja. Eher die Touri-Gegend wahrscheinlich. Tja. Ja, welcher Touri geht schon zum Bohlen nach Berlin-Mitte? Das ist Berlin-Schöneberg. Nicht Mitte. Achso, Mitte ist Alexa. Nee, ich meine, ja. Da wo, ja, genau. Ja, genau. Jetzt mal nicht, dass Alexa nach Schöneberg sitzt. Nein, aber wir wissen ja, was du meinst. Aber das ist eine gute Inspiration, weil Bowling steht natürlich auch noch auf unserer Liste. Und auch. Wir haben eine Liste? Ja. Wart's ab. Nee, also auf unserer Liste und natürlich auch auf der Liste Warzen meiner Kollegen, weil wir wollen da unbedingt mal dieses Jahr das endlich nochmal machen. Ein bisschen bowlen. Ja. Ihr habt euch ja so einen guten Vorsatz gesetzt. Definitiv. Bowlen, Kino, Essen, alles Mögliche. Ja. Was Leute eben so tun, wenn das Videotext leer gelesen wurde. Kleiner Seitenhieb für Stefan. Ach, ihr hattet mich ja gefragt, was in den letzten zwei Wochen so passiert ist. Oh, da ist eine Geschichte. Ja. Da ist eigentlich noch gar nichts passiert. Da hast du doch nicht übertreiben. Ja. Was denn? Nicht übertreiben. Man muss doch hier überpacen, nicht? Nein, dass du so dein Jahr einfach hier mit Content. Wir haben gerade Januar und da schon drei Sachen erlebt. Das ist unglaublich, oder? Da bleibt nichts mehr übrig für den Rest. Das restliche Jahr wird scheiße langweilig. Was hast du denn Tolles erlebt? Neben Bowling und. Noch nicht erlebt, aber ich habe nur etwas gelesen. Oh, und jetzt, das ist so, also sagen wir es mal so, ich hoffe, ihr erinnert euch, wenn ich sage, einfach nur das Stichwort Distant Worlds. Was? Distilled Worlds? Nicht distilled, sondern distant. Entfernte distant Welten. Also distant entfernte Worlds. Welten. Ach so, ja, hier dein Spiel, was du immer machst? Ja. Die Weltraumsimulation Elite Dangerous, mein Lieblingscomputerspiel. Und da habe ich damals, 2016, die Distant Worlds Tour mitgemacht. Da waren 1300 Spieler, die daran teilgenommen haben. Und das war einfach, man hat sich getroffen und hat gesagt, okay, pass auf, irgendwie, das ist jetzt hier so ein Massive Multiplayer Online Roleplaying Game. Und man setzt sich einfach in sein Raumschiff und fliegt einfach quer durch die Milchstraße. Galaxien. Weil die gesamte Milchstraße mit 400 Milliarden Sternensystemen ist dort 1:1 nachgebildet, soweit man die Sterne überhaupt eben kennt. Der Rest wird dann vom Computer nachberechnet. Wir haben uns da getroffen und dann haben wir, es hat Monate der Vorbereitung gekostet und dann haben wir gesagt, okay, man setzt für jedes Wochenende, setzt man so Wegpunkte, an denen man sich dann treffen kann mit anderen Spielern oder Mitfliegern und man war insgesamt 3 Monate unterwegs, um die Galaxis gemeinsam zu durchqueren. So, und man hat dabei auch sehr viel erlebt, weil es wurden immer wieder von Spielern bestimmte Events irgendwie organisiert und es war ein großes Hallo. 2019, 3 Jahre später, gab es die Distant Worlds 2. Mittlerweile hatte sich das Spiel weiterentwickelt. Man konnte noch entferntere Sternsysteme erreichen. Es gab andere Schiffe, die besser ausgestattet waren, etc. Na, jedenfalls, diesmal nahmen knapp 14.000 Spieler rund um den Globus daran teil. Und es hatte nicht mehr so den Charme des ersten Mals, ist ganz klar. Aber nichtsdestoweniger eine höchst beeindruckende Veranstaltung. Und auch da waren wir wieder einige Monate mit beschäftigt. Aber wie kommt man da mit Leuten in Kontakt? Über das Community? Im Spiel selber hast du die Möglichkeit, mit anderen zu chatten oder aber. Chatten, schreiben oder sprechen? Sowohl als auch. Das ist direkt schon. Über welches System? Ist es an Discord angebunden oder ist es in dem Spiel? Es ist direkt in dem Spiel. Ah, ja. Aber wir waren eine kleine Gruppe hauptsächlich deutschsprachiger Mitspieler. Wir waren so 5, 6 Leute. Und wir hatten uns dann über einen Teamspeak-Server privat irgendwie verbunden. Ah, ja. Aber es wäre auch direkt im Spiel gegangen, das geht. Mhm. Marc sagt dann immer, auf den Schirm. Genau. Ja. Wie ist die Altersstruktur im Spiel? Also in der Gruppe, mit der du unterwegs warst? Mit der Gruppe, in der ich unterwegs war, von 30 bis 60 so. Ah ja. Und ihr unterhaltet euch dann auch oder ist man da hauptsächlich auf Mission? Nee, man unterhält sich da schon. Heißt es dann, quatsch mal nicht, schütte die Kohle weiter in den Ofen, damit wir Treibstoff haben? Ist doch ein E-Raumschiff. Wir haben da einen etwas anderen Humor. Aber es hat schon sehr viel Spaß gemacht. Ja, und das Besondere, warum ich überhaupt davon erzähle, ist, dass jetzt, 2025, haben sich die ursprünglichen Organisatoren wieder zurückgemeldet und haben gesagt, ja, pass auf, Distant Worlds 2 war schon ein bisschen schwierig, weil sich das Spielen geändert hatte. Und wir hatten noch irgendwie keinen Bock mehr. Und es hat, wie gesagt, Monate der Vorbereitung gekostet und auch der Nachbereitung. Aber jetzt, quasi zum 10. Jahrestag von Distant World 1, würden wir mal in die Runde fragen, ob sich irgendjemand dafür interessieren würde, dass wir noch mal so eine Tour machen. Ja, es gibt wieder neue Veränderungen im Spiel. Man kann es also nicht mehr so machen wie früher. Man muss sich also komplett neue Sachen irgendwie überlegen. Aber da haben sie jetzt erstmal gefragt, ob da überhaupt Interesse besteht. Und ich bin sehr gespannt, ob im Januar des nächsten Jahres, wie gesagt, das wäre dann das 10. Jubiläum von Distant World 1, ob es dann nochmal so ein Event geben würde, wo mit Sicherheit wieder Tausende von Leuten mitmachen würden. Und ich weiß noch gar nicht, wie ich es dann Tina verkaufen sollte, wenn das tatsächlich stattfindet. Also du sagst, du hast eine wichtige Tour. Ja, du bist genau. Bei einer Podcast-Auszeichnung. Du musst, das Weltall retten. Genau. Was ist denn dann, wie läuft denn das da ab? Gibt es da eine Spielmission im Rahmen dieser Distant World Tour oder also was macht man da? Ich meine, man setzt sich in das Raumschiff, sitzt an seinem Rechner und dann fliegt man sein Raumschiff zusammen. Oder sitzen die alle in einem Raumschiff? Nein, jeder fliegt in seinem eigenen. Aber mittlerweile gibt es da die Möglichkeit, dass man sich zusammen zum Beispiel auf einem, sowas wie so einem Flugzeugträger trifft, ja, auf einem größeren Raumschiff. Und dann wird man von diesem sich über eine große Strecke hin transportiert, ja. Das gibt es. Es gab bei Distant Worlds 2 gab es auch bestimmte Missionen. Das heißt, man hat gesagt, okay, man trifft sich bei dem und dem Wegpunkt, also an dem und dem Sternsystem. Mhm. Dann muss man sich zu der entsprechenden Zeit dort einfinden. Und alle, die schon ein bisschen früher da sind, die haben dann die Aufgabe bekommen, die umgebenden Sternsysteme abzusuchen nach bestimmten Materialien, die man braucht, um sein Schiff quasi zu boosten. Ja, also so ein, okay. Ein Schiff hat immer eine bestimmte Sprungweite und wenn du bestimmte Materialien gesammelt und umgewandelt hast, dann kannst du noch weiter springen, kannst du noch mehr damit machen. In welcher Perspektive spielt man das Spiel? Hast du einen Avatar oder sitzt du in einem Cockpit oder siehst du nur dein Schiff? Oder ist das ein Text-Adventure? Nein, du sitzt in dem Cockpit deines eigenen Raumschiffs. Du kannst auch andere Spieler in dein Cockpit einladen. Also manche Raumschiffe haben mehrere Sitzplätze, zu denen du andere Spieler einladen kannst. Dann gibt es auch die Möglichkeit, das Raumschiff zu verlassen. Entweder in einem Buggy, mit dem man über die Oberfläche von Planeten und Monden fährt. Und es gibt auch mittlerweile die Möglichkeit, das Ganze zu Fuß zu verlassen. Das heißt, du kannst Raumstationen kannst du betreten. Aber Raumstation wirst du auf der Distant Worlds einfach nicht finden, weil du außerhalb des bewohnten Gebietes der Milchstraße dich dann da bewegst. Mhm. Und kannst dann aber auf Planeten rumlaufen. Und das heißt, so prinzipiell fliegst du durchs All und guckst aus dem Fenster und siehst Sterne. Ja, aber nicht nur das. Man kann zum Beispiel sag nochmal den Namen des Spiels: Elite Dangerous. Genau. Du kannst. Denn das weiß man ja als treuer Hörer des Podcasts. Genau. Ja, also, ist ein wir haben so lustige Sachen gemacht, wie wir haben jetzt hier diese Buggies, treffen uns und fahren dann um die Wette. Machen also so ein Buggy-Rennen. Ja, Buggy. Hey. Ich muss mir auf YouTube mal einen Longplay angucken. Da gibt es Tausende von Videos. Klar, das ist fantastisch. Auch sehr immersiv, vor allen Dingen mit einer 3D-Brille. Das war ja, was du mal berichtet hast. Ist die 3D-Brille denn noch im Einsatz? Ja. Ui. Also mal ein guter Kopf. Wie oft musstest du schon brechen während des Fluges? Bisher habe ich mich beherrschen können, aber ich glaube, bei Distant Worlds 3, da werde ich dann kein Blatt mehr vor den Mund nehmen und dann ist es mir auch egal. Dann wird einfach ein Eimer hier auf den Schreibtisch gestellt und gut ist. Genau. Und dann wird er reingerührt. So. Sehr schön. Sehr schöne Erlebnisse, Marc, für die letzten zwei Wochen. Ach, ihr wollt auch wissen von mir, was ich in den letzten zwei Wochen... Natürlich, Stefan. Mensch, danke, Stefan, wir sind hier nicht zum Spaß. Ja, aber kommt ja nicht oft vor, dass du was erlebst. Also, erzähl mal. Ja, okay, pass auf. Ich hatte eine verspätete Weihnachtsfeier. Ui. Also das Weihnachtsfeier. Habe ich gesehen und nicht verstanden. In Anführungszeichen. Ich habe mich nämlich wie jedes Jahr mit meinem Deutschleistungskurs getroffen. Die sind übrigens alle mittlerweile um die 60. Du kennst es, ne? Nee, ich kenn's nicht. Ich weiß es nur, weil wir das sind doch alle gleich schon alt. Seit Jahren. Du. Ist doch logisch. Wir sind doch alle in einem gleichen Alter. Zur Schule ich gegangen. Nicht. Also sind wir doch alle gleich alt. Außer unsere Lehrerin. Aber die hat sich gut gehalten. Ist Anfang 60. Mit 102 Jahren. Na. Wo wart ihr gewesen? Wir sind seit 99 haben wir Abi gemacht und jetzt gleich 97 oder 98 treffen wir uns jährlich bei unserer Lehrerin zu Hause. Ja. Und wie viele Leute seid ihr da? Also der harte Kern sind so 7, 8 Leute, mal mehr, mal weniger, je nachdem, wer so Zeit hat, ne, und wer es einrichten kann. Und ist super schön. Jeder erzählt so, wie sein Jahr war. Wir machen Schrottwichteln, essen ganz viel, trinken Prosecco. Schreiben Erörterungen, was man eben so im Deutschunterricht gerne macht. Ja, wir haben uns den Duden angeguckt, denn unsere Lehrerin, die ist ja im, Empfehlungen mit dem Rat für Rechtschreibung, glaube ich, abgegeben im letzten Jahr. Das heißt, sie engagiert sich nebenbei auch noch. Also die wird keine Lehrerin, doch 60 sagst du? Sie ist keine Lehrerin, ist schon keine Lehrerin mehr in dem Sinne. Sie arbeitet, glaube ich, in Brandenburg im Schulministerium irgendwie so. Ganz kurz, 7 bis 8 fremde Kinder in seine Wohnung holen, ist ja auch eine Nummer, also nicht schlecht. Respekt, keine dass Fremden sie das macht. Mehr. Der Familie. Aber noch Kinder. Nee, das nicht. Und die zweite Frage, was gab es beim Schrottwichteln? Möchtest du gar nicht wissen. Ich habe den Joker gezogen. Wir haben nämlich ein Pärchen, also was immer zusammenkommt und dann zusammenschenkt. Und Schrottwichteln ist bei denen, die können es halt, sagen wir es mal so. Da gibt es ganz viel von Topflappen. Jetzt hast du zwei Autos. Schön wär's, ne? Schön wär's. Nein, also waren gute Sachen dabei, aber natürlich guckt man, dass man die beim nächsten Schrottwichteln toppt. Unter anderen Leuten weiter verschenkt hat. Genau. Ja. Nee, was gab's denn? Willst du es sagen? Oder? Hattest du nicht mal einen Igel oder so gehabt? Igel hatte ich auch, genau. Ja. Was war das? Was war eine Schuhbürste oder so, ne? Im letzten Jahr hatte ich doch diese Figur, wo man raufdrücken konnte, so ein Spiegelei. Ja, genau. Wo dann hinten so ein Furz rauskam. Richtig, genau, sowas. Ne? Ihr erinnert euch, genau. Es war widerlich. Tradition, jedes Jahr. Und mit die kürzeste Nacht des Jahres immer für mich. Also wir waren um 4 war ich im Bett und das war. Und was gab es denn jetzt? Was wurde denn errichtet? Willst du sagen oder nicht? Naja, das war ganz viel. Also wir haben viel Weihnachtsdeko natürlich, viel Weihnachtskitsch war dabei. Ne? Ich glaube, René wollte wissen, was du erwichtelt hast. Naja, genau das. Ich unterhalte mich zu Marc. Marc, was hat er denn, kannst du ihn mal fragen, was er erwichtelt hat? Du, sehr gerne. Da kannst du das vielleicht so erklären, dass er es versteht? Ein kleinen Lederrucksack habe ich zum Beispiel erwichtelt. Stefan, was war denn drin in dem Lederrucksack? Da waren auch wieder ganz andere. Es interessiert mich nicht, was hast du noch erwichtelt? Topflappen habe ich zum Beispiel erwichtet. Oh, schön. Ja. Warum bekommt denn eine Person so viel Zeug? Na, weil das von Zweien ist und die sammeln immer so viel. Das ist halt, manche machen weniger, so dezent, und manche machen richtig viel. Ne? Die haben aber, jetzt System kommt's. Dahinter. Tradition dahinter ist auch, bevor wir gehen und die Wohnung unserer Lehrerin verlassen, weil das ja so ein Schrottwichteln ist, versuchen wir ganz viel dort noch zu verstecken. So, oder? Und das sehr cool. Hinterher schickt sie uns halt mal Fotos, was er alles entdeckt hat. Ja. Hatte ich tatsächlich auch schon gemacht mit Freunden, wir hatten so hässliche Porzellanfiguren irgendwie erwichtelt und dann haben wir die auch in der Wohnung irgendwo ins Regal gestellt und dann hieß es auch, hier habt ihr vergessen, dann haben die das Freunden mitgegeben, die Freunde haben uns das dann, als wir die mal besucht haben, geben wollen, dann haben wir es bei denen in der Wohnung versteckt. Ja. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo diese Figuren im Moment sind. Schrott ist in der ganzen Stadt verteilt, sagt man nicht. Ja. Man muss aber auch sagen, manche Sachen sind auch eigentlich gut. Also ist nicht alles Schrott und jeder Topflappen sieht es ja wahrscheinlich anders dann. Ne? Ja. Ich kann mich den Sinn, ich habe auf einer Weihnachtsfeier, auf der wir gemeinsam waren, habe ich einen 128 Megabyte USB-Stick bekommen. Wow. Ja. Wie viele Disketten darauf passen. Ja. Ich sag's dir. Na? Nee, also wirklich cool. Also liebe Grüße an alle. War ein richtig schöner Abend und ich freue mich natürlich aufs Stefan, gebe ich weiter. Ja, danke schön. Ihr wollt wissen, wie meine letzten 2 Wochen waren? Alter, was ist bei euch los? Das war mal eine Woche zusammen. Ja, endlich mal ein bisschen was. Ja. Lebt ihr hier 3 Monate durch? Ich habe mit Jana telefoniert. Ja, und was sagt sie? Jetzt werdet ihr euch fragen, wer ist denn Jana? Warte, ich google. Wikipedia. Jana. Wer ist Jana? Genau. Jana ist ein Voice-Bot von einer großen Firma. Aha, von welcher? Ja, mit 3 Buchstaben. Telekom. Kia? Nein. Nein, und zwar habe ich ein Paket bekommen, aber ich habe den, den Abholcode dazu nicht bekommen, weil es an eine Packstation weitergeleitet wurde. Amazon. DHL. DHL ist korrekt. Ah, okay. Amazon, ja, genau. Und dann habe ich einfach bei der Hotline angerufen und ich habe ja in der Vergangenheit, so die letzten Jahre, war es immer nicht so einfach, an der Hotline durchzukommen. Und jetzt mittlerweile haben die Jana ein Voicebot, die zuerst rangeht sozusagen, und die richtige Fragen stellt. Und ich habe dann das Problem erklärt und sie meinte, ja, ist doch kein Problem, ich gebe dir die Nummer, schreib mit. Und natürlich hat sie mir vorher Fragen gestellt, wie die Adresse lautet, die Postleitzahl, die Hausnummer. Und du hast natürlich gesagt, das geht dich gar nichts an. Genau, ne? Ich habe sie nicht versucht zu hacken, nicht wie dein BVG Voice Call damals. Das wäre mal so cool gewesen. Ich möchte gern wissen, wie lange du sie beschimpft hast. Dass ich bestimmt eine Stunde mit ihr privat unterhalten. Ich habe Jana aber dann gesagt, statt mir die Nummer anzusagen, schick sie mir doch nochmal per Mail. Ich hätte einfach gesagt, singen Sie mir vor. Genau. Seit wann duzen wir uns? Genau. Mach mir ein Gedicht. Sag mir die Nummer in einem Gedicht und danach tu so, als wenn du meine Psychotherapeutin bist. Das ist übrigens eine coole Idee. Das können wir mal probieren. Vielleicht haben wir da Erfolg. Und triffst du sie jetzt auch privat? Ich überlege. Sie hat seine Handynummer. Sie ruft jetzt regelmäßig an. Ich habe ja ihre Nummer. Also von daher brauche ich ja nur anrufen. Falls mir langweilig ist, ja. Nein, also wirklich Top-Service, muss man sagen, hat gut funktioniert. Super, super Sache. Ja, ja, von DHL. Wichtig ist, Stefan, dass man sich von ihr nicht alles gefallen lässt. Wenn sie anfängt, einen Hosenscheißer oder 3 Käse hoch zu nennen, dann kann man ruhig mal zurückschießen. Ja, das ist ein kleiner Profi-Tipp am Rande. Wir probieren es nochmal aus. Und da habe ich mir dann aber auch die Frage gestellt, und vielleicht wisst ihr das, was heißt denn eigentlich DHL oder? Dauert halt länger. Ja, ist plausibel, wenn man so aus ich weiß an die es. Erfahrung denkt, ja. Deutsche Hobby-Logistik. Nee. Nee. Also Logistik ist ja schon mal nicht schlecht, aber wisst ihr es? Ihr wisst es nicht. Warte, wofür kann das H stehen? Aber Deutsch ist richtig, ne? Nein. Auch nicht? Nein. Oh Gott, warte, was? Wofür steht das D? DHL. Distributiert. Also ist das nichts richtig, was ihr gesagt habt bisher. Hostage. Nein. Genau. Die Geiselhaft für Pakete. Genau. Nein. Ich sag's euch. Wir lassen ihr Paket frei, wenn sie. Sag es uns. DHL, das sind einfach die Anfangsbuchstaben der Nachnamen der ursprünglichen Geschäftsleute. Das ist langweilig. Dieser Firma. Das ist langweilig. Ja. Sag mal die Namen. Adrian Dalsey heißt der eine, Larry Hillblum und Robert Lynn. Und die haben 1969 in San Francisco DHL gegründet. Ach, das ist nicht mal deutsch? Ist ja international. Ist ja ich, hätte gedacht, ich hätte wirklich gedacht, es wäre ein deutsches Unternehmen. Genau, aus der Post hätte ich auch wurde gedacht, DHL ausgegründet. Ja. Genau. Aber ist ja anscheinend nicht so. Tja. Nee, geht ja weltweit. Ja, also uns sagt ja keiner was. Gegründet. Nee, also in San Francisco gegründet, aber die Geschäftsleute von damals sind natürlich heute nicht mehr da. San Francisco klingt deutsch. Richtig, ja. Richtig. San Francisco. Genau, ein alter Franziskanermönchsorden. Deswegen Sankt Franziskus. Sankt Francisco, ja. So ist das. Ihr hattet ja vorhin schon irgendwie Tierpark erwähnt, ne? Nö. Frieda ja auch schon. Mit keiner Silber. Nee. Zoo, dann war es Zoo. Nee. Doch, auch nicht. Falsch Map. Ja. Im Zoo ist immer sehr, sehr laut, Stefan. Im Zoo ist. Nee, ja, da ist immer ziemlich viel Lärm. Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ah, sehr gut, sehr gut. Ich wollte dir helfen. Ich wollte deinen Tick bedienen. Ah, dann kommen wir gleich zu. Nein, aktuell kann man ja Zoo und Tierpark nicht besuchen. Richtig. Das Aquarium die schon. Tiere sind krank. Und Grund, nee, sind sie nicht. Grund dafür, ein Tier ist krank. Das muss man halt sagen. Nämlich bei einem Tier in Der Eisbär hat Corona. Tier-Corona. Nee, das ist, die Maul- und Klauenseuche ist ja ausgebrochen in Brandenburg. Haben wir das nicht gesagt? Das könnte der Eisbär auch haben, der hat nämlich einen Maul und Klauen. Er wurde ja getestet, genau. Und ja, daraufhin wurde vorsorglich natürlich Tierpark und Zoo geschlossen. Und der Witz ist, das ist genau da passiert, hinter dem Grundstück leben die nämlich, wo ein Kumpel von mir wohnt. Ist sehr spannend. Ja, was hat er denn damit zu tun? Ja, das war nichts. Auch. Nichts. Naja, sagt er ja. Aber leben ich dachte, du hast jetzt mal investigativ mal in seinen Müll durchwühlt, um mal zu gucken, ob da irgendwelche Luftspritzen da noch zu finden sind da oder aber, ob er morgens sich Hasch spritzt. Ja. Weniger schön für Tierpark und Zoo. Ja. Weil richtig. Die natürlich jetzt in Ermangelung der Eintrittsgelder nicht so fröhlich aus der Wäsche gucken werden. Genau, deswegen gibt es ja auch schon Spendenaufrufe, ne? Und wir hoffen natürlich, dass es schnell wieder erledigt ist und Tierpark und Zoo wieder geöffnet werden können. Wie gesagt, bis jetzt nur ein Tier. Der Rest wurde vorsorglich getestet und was es für ein war Tier? Alles negativ. Ich glaube, ein Wasserbüffel war das, ne? Möglich. Ein Wasserbüffel sein. War eine Wasserbüffelherde, wo das ausgebrochen. Sind diese schwarzen, diese, sind es die Kaffernbüffel? Wasserbüffel, sind es Kaffernbüffel? Gute Frage. Nee, sonst würden man die ja Kaffernbüffel nennen und nicht Wasserbüffel. Nein, ich liege vollkommen richtig. Der Wasserbüffel ist der schwarze Büffel, der auch, den gibt es, oder es ist eine ähnliche Art vielleicht, Kaffernbüffel. Ähnlich, aber nicht identisch. Ja. Ich weiß nicht, ob sie, der sieht identisch aus. Der Kaffernbüffel ist ähnlich identisch. Synetus. Jetzt wollen wir es, wenn dann also auch richtige jetzt, Informationen haben. Tierkunde rein. Im Podcast, bitteschön. Syncerus caffer und der Wasserbüffel ist der Barbalus armee. Mhm. Aber die sehen sich wirklich sehr, sehr ähnlich. Okay. Ich könnte die nicht unterscheiden. Tja, gut. Schwarzer Büffel krank, fertig. So, gute Zusammenfassung, sehr gute Zusammenfassung. Auch passend zum Thema Tiere, ich habe eine interessante Meldung gelesen, vielleicht habt ihr es ja auch gehört. Es war ja die Tage ein bisschen neblig in Berlin-Brandenburg. Ja, und das hat die Schwäne in Brandenburg zum Abstürzen gebracht. Ui. Die sind tief geflogen und es war wahnsinnig gefährlich, weil die natürlich Tiefflieger auf Straßen waren und das führte natürlich zu großer Gefahr und deswegen musste die Polizei mehrfach ausrücken. Nämlich 13 Mal. Und das liegt daran, die haben bewusst, sind die Lichtquellen angeflogen. Weil wenn Nebel ist und Licht schon mal durch, dann wollen die dahin. Ne? Passiert sehr selten, aber passiert, wenn es passiert, auch in ganz Deutschland. Und ein Tier musste eingeschläfert werden. Die anderen Tiere, die Anzahl ist nicht bekannt, die werden jetzt aufgepäppelt in einer Auffangstation. Fand ich eine sehr interessante Meldung, weil habe ich vorher so noch nicht gehört, ehrlich gesagt. Die, ja. Ja, wenn ihr es erfahrt, dann immer bei uns als erstes. Definitiv. Yeah! Na, so ist das. Ja, so, dann Bildung, Haken dran. Kultur haben wir, Bildung haben wir. Ist ja Wahnsinn. Jetzt wäre mal interessant, was habt ihr eigentlich die letzten zwei Wochen so erlebt? Also ich fand, es war ungewöhnlich laut. Ja. Wow. Echt? Also ja. Wenn so ein Schwan. Ist ja geil. Nee, oder eine Gans, hast du Schwan oder Gans gesagt? Schwan. Wenn so ein Vogel ein Schwan, so tief fliegt, dann gibt es, dann ist das bestimmt laut. Aber es gibt garantiert auch andere laute Dinge. Stefan? Ja, Mensch, das ist aber gut, dass ihr drauf zu sprechen kommt. Da habe ich doch sogar was vorbereitet. Dass wir das noch erleben Nein. dürfen. Ja, also ich glaube, der aufmerksame Zuhörer hat gemerkt, dass ihr ganz viele Brücken hier gebaut habt. Wir müssen nur Natürlich. Aufpassen, weil die stürzen ja teilweise ein in Deutschland. Ne? Jetzt hast du schon wieder eine Überleitung zu einem anderen Thema gemacht. Oh Gott, nein. Stefan, das darfst du nicht tun. Bleib beim Thema. Richtig. Und zwar Thema Lärm. Ich habe ja so ein bisschen festgestellt, ich bin ja viel unterwegs in Volleyballhallen, auf Veranstaltungen. Und da ist mir immer mehr bewusst geworden, es ist ganz schön laut und man wird ja auch nicht jünger. Und nach so einer Veranstaltung dröhnt einen auch das Ohr. Ne? Marc ist ja. Klingeln dem Stefan die Ohren. Richtig, Marc, ich weiß nicht, ob du es aktuell noch machst, aber du warst ja auf jeden Fall viel auf Konzerten, ne? Oder auch auf Festivals, da ist es ja auch wahrscheinlich ganz schön laut. Marc schüttelt den Kopf, aber ich glaube, sehr das selten, ist schon so. Aber ja, ich bin jemand, der tatsächlich irgendwie mit seinen Ohrstöpseln oder früher eben so mit so Oropax-ähnlichen Sachen zum Konzert gegangen ist, weil es ihm sonst einfach zu laut war. Ja. Und das war dann nicht mehr einfach nur laut, sondern es war Lärm. Mhm. Denn Lärm ist ja definiert. Hier, da gibt es so BMUV, Bundesministerium für, weiß ich nicht, Umweltschutz und Verkehr, keine Ahnung. Da heißt es, Lärm ist jedes unerwünschte laute Geräusch. Ja, so, genau. Unerwünscht laut, darum geht's. Das ist dann Lärm. Genau, da gibt es definierte Grenzwerte. Und habt ihr denn mal überlegt, wo trefft ihr im Alltag zum Beispiel auf Lärm? Habt ihr da irgendwas? Wo ist es unerwünscht laut? Ja. Bei mir gibt es da nichts. Also bei mir gibt es das eigentlich jeden Tag. Nur, es ist die Frage, ob man es wahrnimmt. Also man kann daran irgendwie erkranken, das kann einen wahnsinnig machen, man kann es auch unterschwellig irgendwie wahrnehmen. Oder aber man ist nicht immun, aber so resilient, also dass es einen einfach nicht stört. Wir haben zum Beispiel eine ganz kuriose Geschichte, unsere Heizung. Also wir sind im Mehrfamilienhaus, wir haben eine Zentralheizung. Das heißt, es gibt einen Brenner unten im Haus, im Keller. Und der beheizt denn hier die Heizkörper und im Schlafzimmer zum Beispiel, da ist der Heizkörper zugedreht und er rauscht. 24 Stunden am Tag rauscht er. Er macht ganz leise. Nee. Ist so Wasserrauschen, ne? Er macht aber nichts. Er macht. Es ist wirklich laut. Ja, also laut ist jetzt ein subjektiver Begriff an der Stelle. Wie Stefan schon sagte, echte Lautheit ist auch wieder deutsch-typisch, durch den bestimmten Grenzwert irgendwie bestimmt. Aber jedenfalls, ich wollte darauf hinaus, dass das ist für meine Tina, ist das so unerwünscht und so laut, dass sie teilweise Probleme hat, dabei einzuschlafen. Und ich, weil es stört einfach. Ja, genau, weil es stört. Es ist einfach unerwünscht. Und ich bin eben da, habe da ein dickes Fell. Ich habe mich trainiert, indem ich 10 Jahre in einer Wohnung gewohnt habe, direkt an einer Hauptstraße, wo drei Buslinien lang fuhren. Und da war dann auch direkt noch eine Ampel davor. Das heißt, die werden ja immer besonders laut, die Busse, wenn sie eben an der Ampel dann gerade anfahren und richtig Gas geben. Und also mich stört das überhaupt nicht. Ich kann dabei wunderbar pennen und die Heizung stört mich da erst recht nicht. Aber in der Musikproduktion möchte ich nur kurz einwerfen, gibt es ja auch das Loudness. Das ist kein in Dezibel messbarer Wert, sondern der hat tatsächlich damit zu tun, ob der Ton hoch oder tief ist, weil natürlich ein hoher Ton schneller als laut empfunden wird als ein tiefer Ton. Und deswegen ist es, wenn man Audioergebnisse produziert, auch immer sinnvoll, mit den eigenen Ohren zu hören, statt auf irgendwelche Pegel zu gucken, weil da kann man mal ganz schnell im lauten Bereich sein, ohne das zu wollen. Ja, also Musik ist natürlich ein Fall, ne? Also Marc hat es auch schon gesagt, Straßenverkehr, dem sind wir ja allen eigentlich ständig ausgesetzt, wenn wir das Haus verlassen, ne? Öffentliche Verkehrsmittel, auch ganz klar, gibt ja nicht umsonst, hatten wir ja neulich auch das Thema, mittlerweile Durchsagen, dass man keine laute Musik und so weiter hören soll. Aber ganz ehrlich, das hat ja nichts mit lauter Musik zu tun, wenn da einer nebenbei im Bus leise einen Film gucken, also in normaler Lautstärke einen Film gucken würde. Ist zwar unerwünscht, aber nicht laut. Genau, aber es kann, weil es ja ein subjektives Empfinden ist, natürlich so störend sein, dass es für neulich dich neulich habe ich im Bus tatsächlich ausartet. Erlebt, dass einer gesagt hat, ey, wer hat da hinten im Bus, guckt dann laut ein Video und dann ist er aufgestanden und dann hat er gesagt, er hat sich ein bisschen beruhigt und hat gesagt, du, es nervt einfach und die anderen Leute nervt es auch, mach es doch einfach leiser oder aus. Ja, ist ja okay. Na? Und ich glaube, genau in die Richtung gehen die Busansagen. Mhm. Genau. Baustellen haben wir natürlich jede Menge in Berlin, also und in anderen Städten natürlich auch, ne? Wenn du halt neben einer Baustelle wohnst, irgendwie deine große Straße vor der Tür saniert wird für 1-2 Jahre, dann hast du natürlich den Hauptgewinn, ne? Oder wenn hier eine Schule gebaut wird, wie bei mir, und du hast, 1,5 Jahre richtige Bauarbeiten, das kann schon nerven, wenn du dann irgendwie am Tage zu Hause bist oder so. Haushaltsgeräte steht ja auch noch. Oh, die sind meistens so richtig laut. Ne? Also da kommt man vielleicht gar nicht zuerst drauf, aber ich habe zum Beispiel so einen Mixer, ne, wo ich hier ganz viel Obst oder so reinmache und das dann auf den Knopf drücke und das ist richtig laut. Mich nervt Staubsauger zum Beispiel. Ja. Also ich hasse Staubsaugergeräusche. Ja, aber die gibt es auch in leise, glücklicherweise. Richtig. Ich hasse die trotzdem. Muss den Raum verlassen. Das ist so ein nerviges Geräusch. Ja. Ja. Und wir haben manchmal nachts den Wäschetrockner an. Da nervt mich dann auch dieses Klack, Klack, Klack, wenn irgendein wenn sich die, das dreht. Knopf oder Gürtel oder irgendwas da seine Runden dreht, ja. Mhm. Genau, also das sind so eine Sachen, ne? Oder ganz banales Beispiel, vielleicht auch ein bisschen fies, aber normal bei alten Leuten, wenn ich bei meinen Eltern bin, der Fernseher ist so laut, das stresst mich einfach. Weil ja, ich, Lärmestress, ja. Ja, also genau, ne? Also so eine Sache. Und da sind wir ganz viel Lärm ausgesetzt in unserem Alltag. Aber warte mal, ich habe auch ein Beispiel, was jetzt nicht mit Lärm zu tun hat und trotzdem als Geräuschquelle nervt. Ja. Was mich stört, ist, wenn Leute flüstern. Also wenn du bist irgendwo und Leute sind neben dir und flüstern miteinander. Ja. Das empfinde ich als sehr unangenehm, weil ich nehme es natürlich wahr. Du kannst als Geräuschquelle nicht wegmachen. Also du kannst nicht hinhören, du kannst aber auch nicht weghören. Hm. Und du hörst die ganze Zeit nur so. Genau. Also es muss nicht mal eine psychologische Komponente, weil man sich ausgeschlossen fühlt. Ja, aber wie du schon sagst, Geräusche kann, oder Lärm sind sehr subjektiv. Genau. Ne? Ich sag dann auch, hört auf zu flüstern, ich kann mich nicht konzentrieren. Ja, ja. Ich müsste was nachreichen. Ich habe vorhin BMUV genannt und das steht für das Bundesministerium und jetzt haltet euch fest, setzt euch, ihr liegt, das ist gut. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Ist ja alles eins aus meiner Sicht. Kann ich dir sagen, ich war, ich gab es glaube ich eine Podcast-Folge zu, ich war dort gewesen, ich hatte eine Einladung in dieses Ministerium und ich war auch sehr überrascht, was da alles enthalten ist. Ja. Und ich glaube, es war sogar mal viel, viel mehr. Ich glaube, das hat sich Bundesministerium für alles. So, Klaus-Dieter, du machst ein Bundesministerium auf. Mhm. Hans-Jürgen, du auch. Ich nenne ein paar Themen. Jeder meldet sich, was er haben will. Hey, du hast so eine Fleischerausbildung. Da kannst du ja mit dem Lärm, das kriegst du auch noch hin. Irgendwie so. Ja. So funktioniert das doch heute. Bundesministerium für Lärm. Ja, also Spaß beiseite. Ich kann nochmal die Werte nennen. Die hatte Marc ja auch schon mal gesagt, die Dezibelwerte. Also in normale Werte sind 30 bis 40 Dezibel. Die erreicht man oder die sind normalerweise in Wohnräumen, in deiner Wohnung, ne? Bei Gesprächen und so weiter. Oder wenn du halt im Büro bist, da ist es halt ein bisschen lauter. 50 bis 60 Dezibel sind dort normal. Und auch erlaubt, ne? Und wenn du jetzt auf Veranstaltungen bist, Rockkonzerte, oder vielleicht auf einer Rennstrecke oder halt bei Sportveranstaltungen, das wird locker mal über 100 Dezibel, ne? Und das ist schon extrem laut. Also ist ja, wenn du von 30 bis 40 in deiner Wohnung ausgehst, ist ja mehr als doppelt so viel. Das Stefan, ist schon eine Umstellung. Ja, also erstens, das ist keine lineare Abbildung, also richtig. 80 Dezibel sind nicht doppelt so laut wie 40, sondern ist vielfach lauter, glaube ich. Und es ist immer hilfreich, wenn man ein Gleichnis dazu bringt. Also sowas wie 90 Dezibel, glaube ich, ist dann sowas wie ein startender Düsenjet. Richtig, ne? Warte, ich hab's, 130 Dezibel ist zum Beispiel der Urknall, würde ich fast sagen, der Überschallknall eines Überschallflugzeugs. Und eine startende Turbine eines stehenden Flugzeuges ist bei 100 Dezibel. Genau, deshalb darfst du da ja eigentlich nur mit Ohrschutz hin vor dieses Flugzeug. Ne? Lärmschutz. Genau. Mit Gehörschutz, was? Ja, genau. Nee, du brauchst sowas nicht mehr aufsetzen. Ja. Mit Störhutz? Was ist denn Störhutz? Nee, du brauchst nicht mehr zuhören. Das hat sich erledigt. Nein, Quatsch. Genau, also und das Thema Gesundheit ist ja auch schon von Marc angeklungen. 85 dB sind so die Grenze, ne? Wenn du sozusagen eine kurze Zeit oder auch länger mehr als 85 dB ausgesetzt bist, dann kann schon eine Schädigung deines Gehörs auftreten. Die kann von kurzer Dauer sein, aber die kann natürlich auch längerfristig sein. Und dann wird sie schon sozusagen nicht mehr wiederherstellbar. Das ist das Gefährliche. Und was ich mich halt auch immer frage, wenn ich sehe, wie Jugendliche schon Kopfhörer aufhaben und ich irgendwie 2 Meter daneben alles verstehe, dann frage ich mich schon, na, was wird später da werden? Ne? Also, naja, das ist krass eigentlich. Wir haben bei Temu etwas gekauft von der Firma VPL. Oh. Drei Buchstaben, die stehen selbstverständlich für volle Pulle laut. Ja. Dann darf man sich nicht wundern. Was so ich gefunden habe dazu ist, hohe Lärmbelästigungen verursachen nicht nur Störungen und Belästigungen, sie können auch zu relevanten Sicherheits- und Gesundheitsrisiken vor allen Dingen führen. Und was ich interessant finde, dabei steht Gesundheitsrisiken vor allem für das Herz-Kreislauf-System. Mhm. Da fragt man sich ja auch, ja okay, das nervt mich, aber wieso sollte mich das körperlich krank machen? Naja, das ist das, was ich vorhin schon mal anklingen lassen habe. Also mir geht es manchmal so, wenn ich so in einer Situation bin und irgendwie Lärm ausgesetzt bin, das wirkt sich bei mir, das kann zu Stress führen. Und das geht natürlich auch aufs Herz-Kreislauf-System, wenn du Stress in dir aufbaust. Ich, ne? Ich merke das manchmal nur, wenn ich jetzt lang unterwegs bin und da eben, keine Ahnung, in Einkaufszentren irgendwo, wo Trubel und wo viel los ist und dann komme ich nach Hause, dann bin ich manchmal wie erschlagen, weil sich dann dieser Stress erst so richtig bemerkbar macht, den man da ausgesetzt war. Ja. Und dann brauche ich auch meine Zeit, um da runterzukommen. Aber meine Frage, Stefan, wie kommst du denn auf so ein Thema? Hatte ich ja eingangs gesagt, bin ja viel bei Volleyballveranstaltungen. Und da ist es so, dass ich bei dem einen oder anderen Verein sitze ich in der Regie und da habe ich natürlich einen guten Kopfhörer auf, der gut abschirmt. Und bei anderen Veranstaltungen stehe ich zum Beispiel hinter der Kamera und habe nichts auf den Ohren. Und das war für mich so der Anlass zu gucken, was kann man denn dagegen tun? Ah ja, ne? Okay. Gibt es irgendwas? Ich höre da kommen wir nämlich gleich so. Hört ihr noch alles? Das ist, genau, das ist natürlich eine ziemlich schlechte Option, nichts mehr zu hören. Ich überlege gerade, ob das damit zu tun hat, dass der Anruf jetzt hier in 6 Minuten endet. Aber nee, okay. Aber es passt, also es passt zum Thema, super. Marc performt zum Thema und deswegen würde ich sagen, wir machen jetzt mal eine kurze Pause, damit sich das Gehör von Marc wieder erholen kann. Richtig. Und Stefan hat bestimmt irgendwas in der Konserve, was er uns auf die Ohren legt in der Zeit. In schwacher Dezibelzahl, weil euer Gehör ist uns sehr wichtig. Dann sind wir gleich wieder da. Irgendwas ist auch immer. Der meiste Berlin-Podcast. Abonniert unseren Podcast bei Spotify oder Apple Podcast. Folgt uns bei Instagram unter dem Account podcast.iidi. Schreibt uns dort eine Direktnachricht oder kommentiert unsere Beiträge. Oder besucht unsere Podcast-Seite im Web unter berlin-podcast.de. Hier könnt ihr das Feedback-Formular nutzen und findet zudem die vollständigen Shownotes zu allen Folgen. Wir freuen uns auf euer Feedback. So, dann sind wir jetzt zurück aus der Pause und weiter geht's, Stefan. Ja, wir sind Lärm. Stehen geblieben bei Lärm, Thema Lärm. Ne? Genau, wir hatten jetzt schon so ein paar Ursachen, wo finden wir Lärm? Und jetzt kommen wir mal, wir wollen ja lösungsorientiert sein. Wie vermeiden wir Lärm? Ja, wie vermeiden wir Lärm? Indem wir zum Beispiel weggehen von Lärm, ne? Also Abstand halten zu Lärmquellen. Also das ist dieses, wie entziehen wir uns Bundesministerium Lärm? Sagt, Lärm sollte am besten bei der Quelle vermieden werden. Ja, natürlich, ist auch. Und ne? Nicht aber, weggehen. Also man könnte natürlich auch entsprechende Pausen einlegen, ne? Damit man nicht ständig Lärmpegel ausgesetzt ist. Weil es geht ja manchmal gar nicht anders, wenn du zum Beispiel einen Job hast, wo du viel mit Lärm zu tun hast. Kinder. Kannst ja nicht sagen, die Lärmquelle jetzt beseitigen oder so. Ne? Ja. Das heißt, du musst dich vor Lärm schützen. Das sollte jeder tun, genau. Ne? Und da gibt es coole Sachen, das hatte ich nämlich recherchiert. Ich habe mir nämlich lärmreduzierende Ohrstöpsel gekauft. Sind das jetzt Kopfhörer, die du an eine Audioquelle anschließt oder ist das sowas wie ein Gehörschutz? Es ist sowas wie Oropax. Aber der Hersteller sagt, der Lärm wird damit um bis zu 20 Dezibel reduziert. Wie heißt das? Und es funktioniert wirklich. Ich zeige das mal kurz in die also Kamera. Die Zuhörer können es jetzt so, liebe Podcast-Hörer, wir zeigen das mal in die Kamera. Sieht aus wie normale In-Ear. Bisschen weiter weg von der Kamera, bitte. Warte mal. Die haben ja aber so einen Ring halt. Sieht aus wie ein In-Ear-Kopfhörer, nur ohne Kabel. Und wie heißt sowas? Wie ist der Name sind dieser lärmreduzierende Ohrstöpsel. Ja, dann nehme ich doch lieber die Dinger hier, weil die machen genau dasselbe und darüber kann ich noch wunderbar Musik hören oder Podcasts. Du hast jetzt gerade die, sind es die AirPods Pro? Ja. Genau, also gut, dass Marc das sagt, da haben wir mal ein paar Beispiele. Die Sache ist aber die, ich will ja nur den Lärm reduzieren, ich will ja keine Musik hören, ich will aber trotzdem noch alles mitkriegen und mich unterhalten. Und dafür sind die Dinger richtig gut. Was kosten die? Die waren jetzt 30, 40 Euro. Also was? Nicht mal teuer. Einmalige Investition. Scheiße und, teuer. Richtig gut. Richtig 15 Euro gut, bei Temu. Was ist denn da drin? Da ist ja keine Technik drin. Das ist ja nur Plastik, was du ins Ohr steckst. Da wird schon was drin sein, dass es den Pegel reduziert. Ne? Und die Bewertungen waren richtig gut. Und da haben auch einige gesagt, selbst auf Musikkonzerten haben die noch ein richtig cooles Musikerlebnis. Okay. Also, hat es Batterien? Nein, das ist nicht. Das steckst du einfach ins Ohr. Ich sage, da ist keine Technik drin. Da kannst du dir auch ein Stück Watte in die Ohren stecken. Naja. Ich weiß, du willst sagen, da ist natürlich, das ist in einer Form gebaut, die klein und handlich. Das Klangerlebnis dann eben ein bisschen reduziert. So ist es. Ne? Und, aber ich muss natürlich sagen, ich bin eigentlich kein Freund von diesen In-Ear-Dingern, ne? Von diesen Stöpseln. Also für Musik mag ich es überhaupt nicht. Aber das hier finde ich super angenehm. Ich konnte mich weiter mit den Leuten unterhalten und ich habe zum Beispiel nach der Sportveranstaltung hatte ich auch nicht so dieses Stressgefühl. Ne? Es war total angenehm und die scheinen wirklich das zu erfüllen, was der Hersteller verspricht. So ist zumindest meine Wahrnehmung. Die Kopfhörer, die Marc gerade gezeigt hat, die AirPods Pro, egal welche Generation, aber letztes ist natürlich immer die beste, die haben ein aktives Noise Cancelling, wenn ich richtig informiert bin. Mhm. Die haben ein kleines Mikrofon drin. Und mit dem Mikrofon nehmen sie die Umgebung auf und die haben sogar zwei Mikrofone, zeigt Marc, und erzeugen dann ein Gegengeräusch, was das Geräusch Gegenschall ist. Und was ich bei den Kopfhörern cool finde, also das heißt dann, wenn man Noise Cancelling Kopfhörer aufgehabt hat, ich glaube, das ist jetzt nicht so was Besonderes heutzutage, wenn man die einschaltet, dann macht es auf einmal, dann ist wie, als wenn wirklich jemand die Umgebung ausschaltet. Mhm. Also ich bin da sehr begeistert schon seit Jahren, von, ich glaube, das sind Sennheiser-Kopfhörer, also wirklich über 10 Jahre bin ich regelmäßig, wenn ich im Mediamarkt besuche, an dem Regal und setze mir diese Kopfhörer auf, weil die einfach so krass sind, wenn man die aufsetzt, wenn man nichts mehr hört. Ja. Oder Bose, ich weiß nicht, entweder Bose oder Sennheiser. Das sind halt die großen Marken, ne? Also Sony ist ja auch nicht schlecht. Aber da ist ja auch viel passiert und bei den AirPods, das wollte ich nämlich sagen, hast du die Möglichkeit, das Noise Cancelling auszuschalten, um dann, wenn du jetzt im Büro zum Beispiel sitzt und willst deine Ruhe haben, steckst die Kopfhörer rein, brauchst keine Musik hören, hast erstmal Ruhe. Ja. Und dann kannst du per Geste, ich glaube, antippen, schaltet der das Noise Cancelling ab und schaltet zusätzlich das Mikrofon um, dass es die Umgebungsgeräusche, also deinen Kollegen zum Beispiel, der dir was sagen will, verstärkt in dein Ohr leitet. Ja, weil du natürlich was in deinem Ohr hast, ne? Das ist der sogenannte Transparent-Modus, den kenne ich von meinen AirPods auch. Also ist das, also du steckst, wenn der Transparenz-Modus ein ist, dann nimmst du die Dinger, steckst dir in die Ohren und hörst genauso, als ob du überhaupt nichts in deinen Ohren drin hättest. Und die neueste Generation dieser Dinger kann, wie René jetzt sagt, auch tatsächlich als Hörgerät oder als Hörhilfe verwendet werden, indem es einfach Gespräche zum Beispiel verstärkt. Genau. Also ich kann auch sagen, dass die alten AirPods, also die ohne aktives Noise Cancelling, verbunden mit dem iPhone eine Funktion haben, die heißt Hören. Die kann man sich zum Beispiel vorne in seinen Hauptscreen legen. Mhm. Und wenn man da drauf drückt, hat man genau dasselbe Ergebnis. Man hört die Umgebung verstärkt. Genau, aber jetzt, René, du hattest von Noise Cancelling gesprochen, was natürlich eine richtig geile Erfindung ist und auch schon länger existiert und mittlerweile ja auch in jedem guten Kopfhörer eigentlich enthalten ist, würde ich fast sagen. Du hast jetzt von aktiv gesprochen. Da gibt es ja noch passiv. Kannst du da vielleicht auch nochmal unseren Hörern den Unterschied erklären? Nee, kann ich nicht. Aber ich würde sagen, passives Noise Cancelling ist einfach, indem dir irgendwas ins Ohr stopft, was nicht elektronisch funktioniert. Also ich weiß, es gibt dieses, es gibt, glaube ich, ein Noise Cancelling, was tatsächlich den Geräuschen entsprechend Gegengeräusche erzeugt. Und dann gibt es so ein 0815 Noise Cancelling, was einfach nur so ein Standardrauschen, glaube ich, gegenschiebt. Ja. Also ich weiß es nicht genau. Also ich habe mich dann halt gefragt, und ich kenne ja die Antwort inzwischen auch, das Noise Cancelling, hast du ja gesagt, funktioniert über Gegenschall irgendwie, ne? Und da habe ich mich halt gefragt, ist das also wie gefährlich ist das fürs Ohr, ne? Weil ist es schlimm, wenn du die ganze Zeit Noise Cancelling aktiv hast? Passiert da was mit deinem Ohr oder ist das völlig okay, weil du dein Ohr ja keine Schallwellen abkriegst? Weil es also, ja, warte ganz kurz, ich kann es noch, ich glaube, das ist sehr verlässlich, die Informationen hier. Sehr gut. Aktives Noise Cancelling ist elektronisch mit Gegengeräusch und passives Noise Cancelling ist physisch, also mit einfach ein dichter Kopfhörer, fertig. Mhm. Ah ja, okay, genau. Und du hast ja, also René hat jetzt zum Beispiel einen Kopfhörer, sieht man, der über dem Ohr sitzt. Marc hat seine im Ohr. Das hat natürlich auch wieder subjektive Gründe, ne? Der eine mag das, der andere mag das. Aber die Vor- und Nachteile sind ja auch nicht zu unterschätzen, ne? Weil ich glaube, wenn man lange so eine In-Ears hat wie Marc, wenn man die lange trägt, ist es nicht so gesund fürs Ohr, als wenn jetzt zum Beispiel Überohrkopfhörer nutzt. Ne? Also da kommt es wieder drauf an, wie lange nutzt man die. Ne? Bei In-Ears Kopfhörern gibt es ja auch zwei Varianten. Ja. Das gibt ja diese Standard-Kopfhörer und also bei den AirPods lässt sich das gut, glaube ich, gut nachvollziehen. Diese alten AirPods mit Kabel, die sind ja nicht richtig tief ins Ohr und die haben ja so einen Hals dran, so einen kleinen. Ach, stimmt. Ja, und dann gibt's ja diese Buds seit neuestem oder seit einigen Jahren auch schon, die halt, da fragt man sich, wie soll denn dieser runde Knopf im Ohr halten? Aber die haben so eine Gummispitze drauf, wie bei den neuen bei den AirPods Pro. Ja. Und die halten wirklich im Ohr. Und ich muss sagen, mir sind diese In-Ear-Kopfhörer mit diesem Gummi vorne dran angenehmer im Tragen als die alten AirPods, die halt dann so im Ohr nur stecken. So wie diese Kopfhörer, die man aus den 90ern kennt, die sie zumindest Ohr stecken. Also wie gesagt, ich finde das, was ich gezeigt habe, ganz gut, auch wenn es In-Ear ist, aber ansonsten für Musik hören finde ich in ihr furchtbar, mag ich überhaupt nicht. Deswegen habe ich mir halt so einen Kopfhörer gekauft. Ne? Ihr könnt es ja kurz mal beschreiben. Das ist ein Over-Ear-Kopfhörer mit einem Bügel. Und da muss ich sagen, ich trage ja bei unseren Produktionen auch immer mit Bügel. Ja. Ich habe den Kopfhörer dann eine Stunde auf und dieses Drücken des Bügels empfinde ich als unangenehm. Also allein dieses Aufliegen ist schon so. Und auch mir drücken die Kapseln auf den Ohren. Also die Muscheln. Finde ich gar nicht. Also ja, ist bei mir so, aber man muss ja dazu sagen, ich habe ja eine Sondersituation. Ich habe ja vier Kopfhörer auf, wenn man es genau nimmt. Ah ja, also genau. Ich habe die Ohren, die Stöpsel in den Ohren und über denen habe ich die Over-Ear, damit ich zum einen unsere Konversation höre und zum anderen den Ton abhören kann. Ja, das ist halt ein Profi. Nach einer Stunde, ja toll. Aber habe ich Profi-Kopfschmerzen. Profi-Kopfschmerzen, genau. Nee, also so ist es ja letztendlich auch nicht gedacht und daran wird es ja vielleicht liegen, dass es dann auch unbequem wirkt irgendwie. Ne? Aber ich muss sagen, ich bin mit dem Teil gut zufrieden. Was ist das für eine Marke, wenn man fragen darf? Ja, Sony ist das und es ist 0815, sehr preiswerte Kopfhörer. Nee, das ist schon ein gutes Markengerät und ich habe... Warte, technische Details, Bluetooth? Ja, selbstverständlich. Kannst du aber auch mit Kabel nutzen, kann beides. Ja, top, super. Noise Cancelling? Na, selbstverständlich. Mega geil. Okay. Ich steh vor meinem Wasserhahn und telefoniere und hörst den Wasserhahn nicht? Ich höre den Wasserhahn nicht. Ist so geil. Und die Feuerwehr, die... So ein Wasserhahn hatte ich auch mal. Die höre ich auch nicht, genau. Lass mich raten, 90 Euro. Nein, das ist, wenn man sich aktuelle Testberichte anschaut, dann ist dieser Kopfhörer meist mit vorne. Der kostet schon, 250 bis 300 musste, glaube ich, schon hinlegen. Okay. Ist ein gutes Preissegment, ja. Definitiv. Und ich habe halt ein bisschen recherchiert und mir ein paar Vorschläge machen lassen und habe mir den rausgesucht und ich bin super zufrieden. Guter Sound, mega gutes Noise Cancelling. Ich habe schon erlebt, dass mein Nachbar sich schon Sorgen gemacht hat, weil ich nicht aufgemacht habe, obwohl Licht brannte. Und da habe ich ihm gesagt, ich habe einfach Musik gehört. Ja. Ist da halt so. Ne? Genau, aber das ist halt wirklich zum Thema Lärm, das reduziert den Lärm extrem, weil du hörst nichts. Ne? Also die Technik ist mittlerweile so ausgereift, dieses Noise Cancelling. Trotzdem darf man nicht vergessen, auch wenn du es nicht hörst, es wird einfach beschrieben, ein Rauschen erzeugt, was permanent in deinen Kopf reingeht. Genau, das meinte ich halt, ne? Zum Thema Noise Cancelling. Wie gesund ist das wirklich? Ich würde sagen, es ist komplett unbedenklich, denn die Elektronik sorgt ja für einen Gegenschall. Genau, und die Schallwellen kommen nicht in dein Ohr. Genau. Ich höre nichts. Ja, du hast recht, es ist ja im weitesten Sinne Physik. Nachher. Ja, genau. Mhm. Also wenn ich nichts höre, dann heißt es kommt keine Welle ja, stimmt schon. Bei mir an, bei den Trommelfällen. Ja. Und deswegen kann da überhaupt nichts passieren. Das ist komplett unbedenklich. Genau. Und das ist nämlich, diese Frage wollte ich beantwortet haben und das Internet sagt es genauso, wie Marx erklärt hat. Es ist unbedenklich. Du hast Marx seine Antwort im Internet gefunden. Richtig, ja, im Forum. Nein. Und weißt du, wisst ihr, worauf ich sehr stolz war? Nachdem ich den gekauft habe und ein paar Wochen getestet habe, bin ich mit der S-Bahn gefahren und da saß jemand, der hat genau denselben Kopfhörer aufgehabt. Nein, zwei und, Leute in derselben Stadt haben denselben Kopfhörer. Geil. Ja, wow. Sieht man nicht oft. Naja, schon. Und triffst du den jetzt privat? Nee, haben nicht die Kontakte. Jana triffst du nicht privat. Hat mich ja nicht den gehört. Kopftürer-Typ triffst du nicht privat. Genau. Aber so viel dazu. Also ihr habt jetzt natürlich auch so verschiedene Arten von Kopfhörern von uns empfohlen bekommen. Das ist natürlich super, dass wir alle drei verschiedene Typen aufhaben oder mögen. Ne? Die Kopfhörer, die du aufhast, sind das On-Ear oder Over-Ear? Die sind so winzig. Die sind, ist dein Ohr in der Kapsel drin? Nein, sind auf dem Ohr aufgesetzt. Ach so, Over-Ear, okay. Ja, genau. Na, die sind auch super bequem, finde ich. Aber das ist halt nur so ein Headset, was ich für Computer nutze. Ich habe die zweite 3D-Brille, die ich mir gekauft habe, da schweben die Hörmuscheln über dem Ohr. Ah, ja, also ja, die sind also nicht verbunden, sondern haben tatsächlich so ein paar Millimeter Abstand. Und es gehört mit zu den besten Hörerlebnissen, die ich jemals hatte. Einfach weil das Mechanische weg ist. Das ist super. Ja, glaube ich auch. Auch nicht schlecht. Und so ganz isoliert muss er auch nicht sein. Hm. Also es gibt, ich glaube, 20 Jahre zurück war das noch ganz anders. Und heute hat man natürlich die Wahl der Qual. Und selbst im günstigen im Bereich ne, kriegt man schon richtig gute Kopfhörer mit guten Features. Ja, auf jeden Fall cool. Wie gesagt, ich glaube, die Kopfhörer, die ich habe, ich gucke gerade mal, die kosten aktuell 76 Euro. Ich glaube im Leben nicht, dass ich 76 Euro dafür bezahlt habe. Mhm. Ich glaube, ich habe deutlich weniger bezahlt. Und da bin ich ehrlich gesagt zufrieden mit. Das ist doch die Hauptsache. Ich habe auch Beats mir für 300 oder 400 Euro, was die damals gekostet haben, gekauft. Habe ich gesagt, gekotzt haben. Ich habe gekotzt, als die nach ein paar Jahren halt das Leder, also dass die Material Schwächen aufwiesen für den Preis. Also da war ich schon super enttäuscht. Es muss also nicht so arschteuer sein. Absolut, absolut. Ne? Aber ich hoffe, dass das natürlich auch eine gute Investition war und der lange hält. Das wollen wir dir auch wünschen. Toi, toi, toi. Du darfst nicht vergessen, die Schwachstelle nachher in dem Kopfhörer wird der Akku sein, der eingebaut ist. Das natürlich. Den kannst du da nicht wechseln. Der wird nicht austauschbar sein. Das heißt, wenn der Akku hinüber ist, dann kann sich Kopfhörer gleich mit entsorgen. Ja. So ist es. Ich habe noch eine Kopfhörer-Todsünde, die ich begangen habe, die ich ganz kurz erwähnen möchte. Ja. Ich habe AirPods, also könnt ihr gern austauschbar gegen alle anderen Bluetooth-Kopfhörer. Und ich habe mir ein Gummiband gekauft, wo diese Kopfhörer befestigt werden. Ah. Weil wirklich diese Kopfhörer, wer diese alten AirPods kennt und der auch diese normalen iPhone-Kopfhörer mit Kabel, ich finde, die halten nicht im Ohr. Also das ist so glattes Plastik. Ich habe Angst, dass sie mir rausfallen. Und wenn ich, wenn man die lange drin hat, merkt man nicht mehr, dass man die drin hat. Und dann ziehst du einen Pullover aus oder irgendwas und dann fällt der raus. Und dann, ich habe schon auf der Straße mindestens zwei oder drei einzelne Bluetooth-Kopfhörer gefunden. Das ist ein Nachteil von so kleinen Teilen, ne? Naja, wenn du mit Fahrrad unterwegs bist, dann ist egal, wie groß die sind. Wenn du da 20 km/h fährst und dir fallen die aus den Ohren morgens um 7, wenn es noch dunkel ist. Ja, Fahrradfahren mit Noise Cancelling ist immer gut, ja. Sowieso, ja, stimmt. Nein. Noch abschließend ein Wort, nämlich das Stichwort Lärmkartierung. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Das ist Marc rümpft mit der Nase. Das war ein Nein. Naja, ich weiß, was eine Kartierung ist. Also Lärmkartierung sagt, wo ist es laut? So ist es, ne? Und da gibt es für Berlin auch eine Seite, wo man sehen kann, wo quasi der Lärm zu Hause ist, in Anführungszeichen. Und da ist sozusagen der größte Punkt der Straßenverkehr, ne? Also Bundesstraßen, Bundesautobahn und die Stadtstraßen. Das sind etliche Kilometer, im vierstelligen Bereich sogar. Kann man sich auf der Webseite von Berlin raussuchen, da findet man das. Straßenbahn und oberirdischer U-Bahn-Verkehr ist auch extrem viel in Berlin. Und dann hat man auch Industriegewerbelärm, S-Bahn- und Eisenbahnverkehr. Da ist übrigens das Eisenbahn-Bundesamt zuständig. Und was haben wir in Berlin natürlich noch? Was ist ein großer Lärmbereich? Ich sage nur BER, der Flugverkehr, ne? Und der ist vor allen Dingen im südöstlichen Einzugsgebiet von Berlin, gibt es sehr viel Lärm durch Flugverkehr. Ist ja klar, Einflugschneisen. Also ziemlich interessant und ja, ich glaube, es gibt auch viele Möglichkeiten, dem Lärm zu entgehen oder den Lärm zu reduzieren. Jeder sollte da für sich was tun, weil ich glaube, Hörschäden, das will keiner, ne? Also ich glaube, eine ganze Menge von Menschen hören schwer, wissen es vielleicht gar nicht. Und je älter man wird, ich glaube, desto problematischer wird es. Könnte ja. Ich mir vorstellen. René, hast du gehört, was ich gesagt habe? Ich habe nicht gehört, was du gesagt hast. Ich habe war nebenbei ein bisschen abgelenkt. Ich habe mir diese Lärmschutzkarte angeguckt. Ah ja, sehr gut. Genau, auf berlin.de, da sind dann auch eingezeichnet alle Lärmschutzeinrichtungen, also so eine Lärmschutzwende und so. Ja. Genau, also verlinken wir auf berlin-podcast.de. Das können wir auf jeden Fall machen in den Shownotes, ne? Und jetzt an euch zwei mal die Frage, ihr wart ja so ein bisschen skeptisch, so Thema Lärm, was erwartet euch? Ist am Ende das rausgekommen, was ihr erwartet habt? Oder sind wir vielleicht auch mal woanders abgebogen? Oder habt ihr vielleicht noch irgendwelche Aspekte, die ihr loswerden wollt zu dem Thema? Ich muss sagen, ich habe Lärm überhaupt nicht auf dem Schirm. Ja. Nee, ich auch nicht. Aber. Aber sollte man. Ich habe eine interessante Beobachtung. Und zwar, ich wohne ja jetzt hinter dem ehemaligen Blub. Das Blub ist ja abgebrannt, abgerissen. Und mittlerweile werden hier neue Wohnungen gebaut. Das passiert auch sehr zügig, weil sie ja so Fertigbauteile verwenden etc. Und Tina sagte schon immer, ach, da freue ich mich aber, weil sonst immer, wenn wir auf dem Balkon gestanden oder gesessen haben, du hörst dann von der einen Straße, parallel zu unserer läuft, von der Buschkrugallee, hört man den Straßenlärm auf unserem Balkon, wenn der Wind ungünstig steht. Und wenn denn die Häuser endlich da sind, und die stehen ja mittlerweile fast alle, also die stehen eigentlich alle schon, und Fenster sind auch schon eigentlich in allen drin. Und das sollte eigentlich der Schall doch dann mal schön weggeschluckt werden. Und tatsächlich haben wir, letzte Woche war das irgendwie auf dem Balkon gestanden, und dann sage ich zu Tina, boah, ist das eine Ruhe. Und jetzt waren wir vorgestern auf dem Balkon und es war ein Geräuschpegel, ein Rauschen vom Straßenlärm und wir können uns da keinen Reim drauf machen. Es muss mit der Temperatur und mit dem Stand des Windes irgendwas zu tun haben. Ja, also bei mir ist es ähnlich. Ich habe ja auch eine Straße vor der Tür und ein bisschen weiter weg ist die S-Bahn. Und je nach Wind höre ich sogar die S-Bahn, ne? Also der Wind spielt schon eine große Rolle. Und wir haben neulich auch so mit Nachbarn in Gesprächen überlegt, vom Gefühl her ist der Straßenlärm auch mehr geworden. Natürlich, es gibt mehr Autos heutzutage als vor, weiß ich, 20 Jahren oder so, ne? Und was noch ein Unterschied ist, früher war die Straße zweispurig in jede Richtung, bis man auf die Idee kam, wir machen mal eine Fahrbahn zu einem Fahrradstreifen. Und das heißt, natürlich, wenn es mehr Autos wären, ist halt die Schlange der Autos länger, was früher in zwei Reihen war. Und dadurch hat man vielleicht auch subjektiv das Gefühl, das wird lauter. Ne? Kann auch ein Aspekt sein. Ja. Ich bin gespannt, wie das weitergeht oder was vielleicht noch erfunden wird. Ne? Also Apple ist ja da auch echt ein Pionier und in dem Bereich ja auch sehr fortschrittlich. Mal sehen, was da noch an Ideen kommt und wie wir vielleicht in 10, 20 Jahren darüber reden. Ne? Ich glaube, da höre ich es eh nicht mehr. und siehst vielleicht auch nichts mehr. Das wird dann für euch schon mal als Ankündigung Folge 476 sein, vermutlich. Sehhilfen. Ja, da kommen wir auch noch zu. Na? Ja, das soweit von mir zum Thema Lärm. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Zurück ins Studio. Richtig. Jetzt interessant, warte mal ganz kurz. Ja? Ich bin immer noch, hänge immer noch an dieser Lärmkarte. Lässt ja keine Ruhe. Da nur mal als Tipp, da geht es um das Thema Fassadenpegel, wenn man diese Karte reinzoomt, kann man in seinem Haus, da sind so Punkte um die Häuserfassaden rum, da kann man anklicken und dann sieht man den Lärmpegel nachts, den Lärmpegel tagsüber. Das ist auch nochmal ein Unterschied. Und interessant ist, bei mir steht hier zum Beispiel, ich weiß nicht, in welcher Einheit der Wert leider ist, 42,5 dBA. Okay, verstehe. Ich habe also einen Gesamtlärm an der Fassade von 42,5. Und ich bin an der Bushaltestelle und der Witz ist, je weiter man von der Bushaltestelle weggeht, desto höher wird der Wert. Lärmpegel in der Nacht 36. Ich habe auch festgestellt, ich habe hier grüne Häuser und gelb eingefärbte Häuser und rötlich eingefärbte Häuser und dachte, die rötlichen... Du musst ganz doll reinzoomen auf Feuer. Ja, ich weiß. Und dann hast du rote Punkte. Die meine ich aber nicht. Aber ich habe mir die roten Punkte eben angeklickt, mal bei den grünen, bei den gelben und bei den roten. Und bei den roten war die dBA-Zahl geringer als bei den grünen. Da musst du dir die Legende mal angucken. Genau. Aber ich habe dazu auch noch ein Beispiel. Und zwar, warte, Bildungseinrichtungen sind gelbe Gebäude, grüne Gebäude sind Wohngebäude. So nämlich. Da gibt es natürlich einen Lärmunterschied wahrscheinlich. Ja. Krankenhäuser, Wohngebäude, Bildungseinrichtungen, alles klar. Komm, wir spielen jetzt wie Autokarten. Lärmpegel an der Frontseite, tagsüber. Okay. 42,5. Wie viel? 42,5. Ich habe 52,4. Ui. Hat gewonnen. Ich lebe hier richtig ruhig, merke ich. Ja, stimmt, muss ja umgekehrt sein, soll ja leiser sein. Auf der anderen Straßenseite 38,3. Ich ziehe, glaube ich, auf die andere Straßenseite. Oh, auf meinem Balkon habe ich tatsächlich weniger. Da habe ich nämlich 45,6, was immer noch ein bisschen mehr ist als bei dir, aber deutlich weniger als im Schlafzimmer. Stefan, jetzt du. Ich habe die Seite gerade nicht auf. Ich wollte doch als Beispiel nennen, wir kennen es ja in Berlin auch, dass ab 22 Uhr auf vielen Straßen immer Tempo 30 gilt und darunter dann Lärmschutz steht. Ne? Das war ja auch vor ganz vielen Jahren mal so eine Initiative von einer neuen Regierung in Berlin, diese Straßen zu beruhigen, diese Gegenden zu beruhigen. Ne? Ist ja auch ein Fall für Lärmschutz. Ob man es jetzt gut findet oder nicht. Okay. Ja, sehr interessant. Jetzt haben wir das Wichtigste gar nicht mehr geschafft. Das ist aber nicht schön. Naja, können wir gerne noch schnell raushauen, drei Stück jeder, weil da warten ja auch die Hörer drauf. Und ne? Das Berlin-Spiel, G, H und I. Ah, ja, Mensch. Da müssen wir unsere Zuhörer auf das nächste Mal vertrösten. Das ist gut. Aber wir versprechen euch, wir machen es. Witz-Battle. Ist aber kein Problem, schaffen wir. Machen wir kurz noch das Witz-Battle, oder? Ja. Natürlich. Ja. Ich habe heute, auch wenn es schon spät ist, ich habe nicht gewusst, dass wir so lange brauchen, habe ich Witze für Kinder rausgesucht. Witze für Kinder? Ja. Okay. Wir wollen auch den Nachwuchs langsam hier ranführen. Also, ich habe Auto-Witze erzählt euren heute. Kindern diese Witze. Und liebe Frauen, wenn eure Männer noch nicht zuhören, dann erzählt die Stefans Witze, Autowitze. Und mag seine Zielgruppe ist heute? Ich habe verschiedene Zielgruppen. Kunterbunt. Das ist gut. Marc ist für die breite Masse zuständig. Das ist mein Teamwork. Runde 1. Dann leg los, Marc. Runde 1, Witzbattle in Folge 156. Polizeikontrolle. Haben Sie Drogen oder Alkohol dabei? Hau ab, du Schnorrer! Okay, ich mache jetzt. Stopp. Oh, geil. Cooles Geräusch. Die Oma sagt zu Fritz, weil du heute so lieb warst, bekommst du das neue Markstück. Mein Fritz, das wäre nicht nötig gewesen. Ein alter 10-Markschein hätte es auch getan. Ja, recht. Ihr seht die Altersgruppe. Ja. Der Ehemann ist vor Sorge grün im Gesicht, fragt ihn ein Freund. Was ist denn los mit dir? Naja, ich mache mir Sorgen um meine Frau. Was hat sie denn? Mein Auto. Ah, ich schon wieder, okay. Der größte Feind des Menschenwohl ist und bleibt der Alkohol. Doch in der Bibel steht geschrieben, auch deine Feinde sollst du lieben. Das ist eher eine Weisheit des Tages, oder? Ich wollte gerade sagen, ein bisschen in der Rubrik vertauscht. Okay. Ja. Kein Problem, Marc. Der nächste Witz von 1988 ist, fragt der Drogist den Lehrling, ist die Lieferung mit den Blitzlichtbirnen schon eingetroffen? Jawohl, Chef, sind auch alle in Ordnung, ich habe sie alle ausprobiert. Okay, den Witz versteht man leider nur, wenn man alt ist. Ja. Ein Drogist, genau. Liebe Kinder, früher war es so, das Blitzlicht hat nur einmal funktioniert und dann musste man ein weiteres kaufen. Ja. Bis es die wieder aufladbaren Blitze gab, die dann mit Da wisst ihr, was ihr verpasst habt. Ja. Bei der Fahrt auf einer einsamen Landstraße merkt der 17-jährige Sohn, nervt der 17-jährige Sohn, sein Vater, lass mich doch auch mal fahren, ich bin doch wirklich schon alt genug. Du schon, erwidert der Vater, aber das Auto nicht. Gefällt mir. Bernd zu seiner Frau, nachdem sie Liebe gemacht hatten. Ach Schatz, wärst du auch manchmal gerne ein richtiger Mann? Nö. Und du? Okay. Nächster. Die Klassenlehrerin ärgert sich über die Faulheit der Klasse. Als Alexander der Große so alt war wie ihr, hat er bereits die halbe Welt erobert, schimpft er. Der Klassenlehrer. Sagt ein Schüler, der hatte ja auch Aristoteles als Lehrer. So nämlich. Das ist eine sehr anspruchsvolle Klasse. Geschichtlich, ja. Ich glaube, im Bier sind immer weibliche Hormone. Hä, wie kommst du denn da drauf? Na, ganz einfach. Immer wenn ich zu viel davon trinke, dann kann ich nicht mehr Auto fahren. Alltagssexismus. Ihr müsst dazu sagen, wir erzählen natürlich auch Witze, die vor 20 Jahren lustig waren. So ist es. Deswegen die Sache mit dem Buch. Bonusrunde. Ach, noch einen, okay. Bonus. Letzte Bonus. Runde. Kommen zwei Männer aus dem Spielcasino. Der eine ist selbstverständlich nackt, aber der andere trägt immerhin noch eine Unterhose. Da sagt der Nackte, also ich bewundere an dir wirklich jedes Mal, dass du immer genau weißt, wann du aufhören musst. Sehr gut. Okay. So, und dann der letzte Witz von 1988. Fritzchen, wie oft habe ich dir schon gesagt, du sollst bei Tisch nicht mit den Füßen zappeln? Hast du denn keine Ohren? Doch, Mama. Aber wie soll ich denn mit den Ohren zappeln? Genau. Richtig. Im Gericht der Vorsitzende zum Zeugen. Erkennen Sie den angeklagten Mann wieder, der Ihnen das Auto gestohlen hat? Der Zeuge zögernd, nach der Rede des Verteidigers bin ich mir gerade gar nicht mehr sicher, ob ich überhaupt jemals ein Auto habe. Das war ein guter Abschluss, wie ihr gedacht ja. habt. So muss es sein. Zack, dann, also bam, besser kann es nicht mehr werden, gesessen. Würde ich sagen, machen wir den Sack hier zu. Richtig. Wunderbar. Sagt der Weihnachtsmann auch manchmal. Das war eine schöne Sendung mal wieder mit euch nach so vielen Wochen. Ich freue mich darauf, dass wir uns in 2 Wochen schon wieder hören. Und bis dahin würde ich mich jetzt herzlich gern verabschieden. Ja. Ich bin weg. Macht's gut. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Bis in 2 Wochen. Tschüss. Und hier sind die Outtakes. 156 an diesem wundervollen 21. Januar. Der ist so wundervoll. 2025. Ihr lebt ja hinterm, wie heißt das Ding da oben? Hinter der Sonne. Wusstest du, dass der Mond auf der Rückseite ein Gesicht hat? Ja, ein Arschgesicht. Marc, du hörst uns echt nicht. Aber ich dachte auch erst, weil das hat er das jetzt, du ja auch. Ne? Und das, nee, ich habe sofort geschnallt. Jetzt bin ich gespannt, ob Marc uns hört. Marc, können Sie uns hören? Ja, ich kann euch hören, aber ich höre euch nicht über die AirPods. Also es kann mir doch kein Mensch mit gesundem Menschenverstand erklären. Ich habe hier per Bluetooth die Dinger verbunden und es taucht trotzdem hier beim Google Meet, aber nicht in den Audioeinstellungen auf. Das ist ein Windows-Problem. Wir wollen Gadgets sehen. Oh, oh, oh. Aufnahme läuft schon wieder. Willkommen im 21. Jahrhundert. Also ich nutze mein Mikrofon ja so. Ja. Also die Lippen müssen schon den Popschutz berühren. Richtig. Er ist halt ein Gesangsmikro. Aber in mein Mikrofon kann ich auch reinsingen und das hört sich richtig gut an. Ja, natürlich. Psst. Hey, du. Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Wir wollen es nicht künstlich in die Länge ziehen, es gibt viel zu erzählen, aber lasst uns das ein nächstes Mal tun. Bis ja. Wir stoppen jetzt die Aufnahme in 5, 4, 3, 2, 1, stopp. Hat er doch schon vor einer halben Stunde gestoppt.